Ich hab keine Angst vor dem, was kommt, kein Plan, wie's weitergeht von hier. Ich weiß nur nicht mit dir. Das ist mir egal, ob du jetzt schon einen anderen hast. Was geht mich das an, während dein neues Leben passt? Was kümmert es mich? Ich weiß nur, ich bin's nicht. Und wenn mich unsere Freunde fragen, was bleibt mir allzu sagen? Alles wird gut, alles wird besser. Klar macht's mir was aus, wenn du jetzt gehst. Doch ist schon okay, wenn du das willst. Ich halte dich nicht auf. Alles wird gut, alles wird besser. Klar macht's mir was aus, dich so zu sehen. Doch ist schon okay, wenn du das willst. Das tut mir nicht weh. Ich halt das gut aus, wie still es ist ohne dich. Ich bin komplett bei mir, ich sehn mich nicht nach dir. Es ist mir egal, wenn deine Post hier noch immer liegt. Ich schau da nicht drauf, glaub nicht, dass mich das runterzieht. Was kümmert es mich? Ich warte nicht auf dich. Unsere Freunde fragen, was bleibt mir allzu sagen? Alles wird gut, alles wird besser. Klar macht's mir was aus, wenn du jetzt gehst. Doch ist schon okay, wenn du das willst. Ich halte dich nicht auf. Alles wird gut, alles wird besser. Klar macht's mir was aus, dich so zu sehen. Doch ist schon okay, wenn du das willst. Es tut mir nicht weh. Glaub nicht, dir muss etwas leid tun. Glaub nicht, es wär deine Schuld. Alles wird gut, alles wird besser. Klar macht's mir was aus, wenn du jetzt gehst. Alles wird gut, alles wird besser. Klar macht's mir was aus.